Ihren albernen Vornamen verdankt Apple, gespielt von Nadja Uhl, ihrer Mutter Ingrid, gespielt von Hannelore Elsner. Nie mehr will sie so chaotisch leben wie damals in ihrer Kindheit in Spanien, in dem Zelt am Hippiestrand von Torremolinos. 1967, als Apples Mutter eine wilde Affäre mit Karl hatte. Jetzt, 30 Jahre später, erlebt die Singlefrau ein Liebesdesaster nach dem anderen und fühlt sich einzig und allein von ihrem Hund verstanden. Und die ehemalige barbusige Strandkönigin Ingrid, mit über 60 immer noch rebellischer Freigeist, kehrt nun nach mehr als 3 Jahrzehnten als All-Inclusive-Touristin zurück nach Torremolinos. Der Hippie-Strand existiert nicht mehr und vor lauter Hotelbunkern, billiger Animation und feiernden Abiturienten erkennt sie das ehemalige Fischerdorf kaum wieder. Die Begegnungen mit einem Bootsflüchtling, gespielt von Alton Price, und dem Transvestiten Tim bzw. Tina, gespielt von Hinnerk Schönemann, zwingen Ingrid, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Als auch Apple in Spanien eintrifft, um ihre Mutter zu besuchen, erlebt sie eine Überraschung. Alles inklusive der Film erzählt vom Aufeinandertreffen einer Gruppe höchst unterschiedlicher Menschen, deren Leben durch ein schicksalhaftes Ereignis in der Vergangenheit verbunden sind. Alles inklusive ist eine melancholische Komödie über Mütter und Töchter, Liebeslust und Frust sowie die Unzulänglichkeiten bürgerlicher und alternativer Lebensentwürfe. Es geht um die Absurditäten des modernen Reisens und unsere ewige Sehnsucht nach dem Süden. Kann man das Glück buchen wie einen Urlaub? Alles inklusive? Regie bei Alles inklusive führt die renommierte Filmmacherin und Autorin Doris Dörri. Sie sagt über den Film: Es ist nicht nur eine Geschichte, es sind die Geschichten von verschiedenen Personen, die dann zusammenkommen hier in Torremolinos. Und es hat eine lange Vorarbeit gegeben für den Roman und dann halt auch fürs Drehbuch und jetzt für diesen Film. Und ich glaube, ich habe vor insgesamt 6 oder 7 Jahren angefangen zu recherchieren. Über den Dreh sagt Doris Dörri: Trotzdem, so anstrengend das auch alles jetzt war, ich bin morgens, jeden Morgen aufgewacht, habe das Meer gesehen, die Sonne hat jeden Tag geschienen. Ich war und bin selig. Also wenn ich hier aufstehe, ich bin selig. Doris Dörri über ihre Arbeitsweise: Mir geht es darum, dass ich der Wirklichkeit Gelegenheit gebe, in die Fiktion zu kommen und nicht der Realität meine Fiktion aufs Auge drücke und sie vergewaltige und ihr Befehle der Realität, der Fiktion zu gehorchen. Sondern wenn sich das umdreht, dann bin ich glücklich. Also wenn die Realität auch ein Stück in die Fiktion wieder einfließt. Die in München lebende Regisseurin zählt seit mehr als 30 Jahren zu den wichtigsten Filmkünstlerinnen Deutschlands und hat Kritiker und Publikumserfolge wie die Komödien Männer aus dem Jahr 1985 und Keiner liebt mich aus dem Jahr 1994, sowie das melancholisch lebensfrohe Rotmovie Kirschblüten-Hanami aus dem Jahr 2008 inszeniert. Zu ihren jüngsten Kinoarbeiten zählen der mit dem Bayerischen Filmpreis 2012 für beste Regie ausgezeichnete Liebesfilm Glück und die Komödie Die Friseuse aus dem Jahr 2010. Zusätzlich zu ihrer Filmarbeit veröffentlicht Doris Dörri Kurzgeschichten, Romane und Kinderbücher. Das Drehbuch hat Doris Dörri nach ihrem gleichnamigen 2011 veröffentlichten Roman geschrieben. Der Film Alles inklusive startet am kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos.